Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über Risen. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Xardas eingeladen. Wie geht's dir? Hallo Xardas, was? Wie geht's dir? Psst, niemand weiß was über mich. Nenn mich einfach Doc. Okay, Doc. Nein, wie immer ist es der gute Markus. Hey Markus. Hi. Was war dein erstes Risen und hast du die der vorherigen Gothic-Teile gespielt? Die Gothic-Teile habe ich tatsächlich die ersten zwei verschlungen. Mhm. Den dritten irgendwie nicht. Der war irgendwie sehr lange sehr ungepatcht. So wie jeder andere, glaube ich auch. Hä, die ersten zwei Teile sind richtig geil und der dritte irgendwie nicht. Ja, bei Risen tatsächlich habe ich es in der falschen Reihenfolge gespielt. Hä? Ich habe den ersten angefangen, dachte mir, nee, fühlt sich falsch an. Und dann habe ich so lange nicht mehr angerührt, bis der dritte da war. Dann habe ich 3, 2, 1 gespielt. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ich habe Gothic 1 damals geliebt, Gothic 2 auch. Und Gothic 3 habe ich Chancen gegeben ohne Ende. Aber es war einfach irgendwie, hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Und da gab es ja auch noch den fetten Streit mit Jobot. Und dass sich die dann getrennt hatten. Und Jobot hat gesagt, weißt du was, wir machen unser eigenes Gothic 4. Ohne euch, fickt euch. Und dann haben wir das grauenhafte Arcania gekriegt. An das sich zum Glück niemand mehr erinnert. Das wird, oh Gott, es war so fürchterlich. Gothic, oh Gott, ich hab's nie durchgespielt. Ich hab's nie richtig gespielt, weil es einfach scheiße war. Und dann gab es auch noch, oh ja, da gab es auch dieses Gothic 3 Götterdämmerung. Dieses großartig fantastische Add-on, wo ein Bug auf die Spieleverpackung geklebt wurde. Wo jemand in einer Bank drin sitzt. Fantastisch. Großartig. Als Screenshot wurde das verwendet, wo ich so, wow. Spricht für Qualität, Joe Wood. Und dann haben wir die Gothic-Leute sich gedacht, ja shit, was jetzt? Wir wollen aber weiterhin unsere Spiele machen. Nennen wir es einfach Risen. Wir ändern ein paar Sachen. Eigentlich ist es ein neues Gothic, wenn du das so überlegst. Wir ändern ein paar Sachen dran. Aber du hast eigentlich immer wieder dasselbe. Du hast mehrere Fraktionen, die man sich anschließen kann. In dem Fall die Inquisition, den Banditen, die Magier. Du hast mehrere Städte, die du besuchen kannst. Und wo du halt auch wieder Quests annehmen kannst. Die typische Gothic-Welt einfach nur. Zwischensequenzen, mit sehr guten Dialogen. Und ja, also ich habe damals das erste Risen gespielt. Hatte mega viel Spaß damit, nur das Ende war mir zu schwer. Irgendwie. Ich weiß nicht, das hat so dieses typische Gothic-Feeling. Es ist echt gut, aber leck mich am Arsch ist das schwer. Aber leck mich am Arsch ist das schwer. So war das halt bei mir damals. Also ich habe halt vom ersten habe ich halt echt, den habe ich richtig genossen. Den habe ich wirklich richtig genossen. Du hast, ich habe mich halt überall umgesehen, wieder alles mögliche ausgeraubt und so weiter und dann wieder in irgendeiner Stadt durch die Gegend gerannt, wieder stundenlang irgendwelche Quests gemacht und wieder eigentlich sinnlose Sachen gemacht, die man nicht hätte machen brauchen. Aber es ist halt ja, es ist halt. Das macht jeder so. Ja. Du rennst da halt wunderbar durch die Gegend und sammelst halt Zeug ein und hast halt Spaß. Und jetzt sind halt diese Gothic-Spiele. Sind halt. Oder halt die Piranha-Bite-Spiele, kannst du sagen. Sind halt großartig, finde ich. Storytechnisch geht's in dem ersten Teil. Die Götter haben die Welt verlassen, woraufhin es zu seltsamen Ereignissen kommt. Dann tauchen Ruinen auf dem Boden auf mit bösen Kreaturen wie ekelhaft aussehende Riesenspinnen zum Beispiel. Und die Titanen bedrohen die Existenz der Menschheit. Daher schickt man den Inquisitor Mendoza auf eine Insel, um die Geschehnisse zu untersuchen und auf der Insel für Ordnung zu sorgen. Oder ja, also Xardas. man ist ja am Anfang mit so einem komischen, mit auch so einem Schiff unterwegs. Man ist Schiffbrüchiger, wacht auf einer Insel auf und dann geht's halt los. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Ja, er lässt die Landbevölkerung in der Hauptstadt. Strandet auf einer Insel. Richtig, ja. Er lässt Lemmener zwangsfrei rekrutieren, um die Ruinen zu durchsuchen. Unterstützt von den Magiern der Vulkanfestung. Es ist halt auch sehr, sehr spanisch angehaucht, auch an den Namen Mendoza und so weiter. Und Inquisitoren kommen da drin vor und so weiter, auch die ganzen Namen. Und du hast halt auch diese Tempel, die halt sehr, wie sehen die aus? Sehr Maya-mäßig auch so ein bisschen. Aber es ist cool. Es sind halt so typisch Gothic. Es war halt das Gothic, auf das man immer gewartet hat. Ne? Man hat so drauf gewartet, eigentlich ist es das Gothic 3, auf das man gewartet hat. Weil Gothic 3 war einfach, es war riesig, aber es war halt, das war das Problem, es war zu riesig, fände ich. Du hast ja einen ganzen Kontinent gehabt. Gerade wenn du alles machen wolltest und überall hinlaufen wolltest, du hast halt die Hauptstory nie verfolgt. Ja, wenn du die Hauptstory verfolgt hast, dann hast du immer das Gefühl gehabt, was zu verpassen. Ja, das ist immer so, du hast so riesengroße Landschaften gehabt in Gothic 3, die Welt war abartig riesig, das war ein kompletter Kontinent. Aber da hast du auch wieder gesehen, wenn du zu viel hast, ne, dann macht's auch irgendwie keinen Fun mehr nach einer ganz kurzen Zeit. Ja, richtig. Das ist halt, du kommst halt von Dorf zu Dorf, kannst du dich entscheiden, befreist du sie oder tust du nicht befreien und tust dann den Orks helfen, kannst du ja auch machen in Teil 3, aber es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt wie ein Gothic. Dafür hat sich Risen 1 komplett wie ein Gothic angefühlt, finde ich. Ja. Das war auch die ersten Teile, die es dann auch für die Konsolen gab. Und ich würde euch empfehlen, nicht die Konsolenversion zu spielen. Sondern also tatsächlich die PC-Version. Den ersten habe ich tatsächlich nicht auf Konsole gespielt. Den habe ich mir dann in so einer Gesamtcollection für PC gekauft. Ja, ist auch besser so. Weil im ersten gab es auch nur für die 360 auf der Konsole. Und das ist uff. Die Spiele sind doch nur in Europa sehr beliebt. In Amerika oder so sind sie anscheinend zu doof dafür oder checken die Spiele nicht, ich habe keine Ahnung. Da sind die nicht so beliebt, die Games. Hier sind halt schwer. Hier in Europa sind die mega beliebt, die Games. Da haben sich Leute drüber lustig gemacht im ersten Teil. Ja, man kann ja fegen. Oh, das ist ja so toll. Ja, das ist ein Nebending, was du nicht machen musst. Who cares? Das ist Immersion, du Penner. Deswegen ist das halt da drin. Dann gab es halt den ersten Teil. Der hat halt damit geendet, dass du, glaube ich, den Mendoza hast du gekillt und den so einen Titan besiegt. Und dann gab es Risen 2. Oder auch Risen 2 Dark Waters oder wie ich es gerne nenne, Risen 2 The Pirate Edition, weil das spielt hauptsächlich um Piraten. Ach, ich mochte es aber so gerne, genau deswegen. Du mochtest es. Ich mochte Risen 2 nicht. Nicht? Nein, bei mir das Problem war, bei Risen 2, irgendwas hat gefehlt zwischen Risen 1. Ich habe immer das Gefühl gehabt, zwischen Risen 1 und Risen 2, da fehlt ein Game. Das fühlt sich so lose an, das fühlt sich so, irgendwas fehlt da dazwischen, das fühlt sich so komisch an. Okay. Also die Spielewelt ist sehr an die Karibik angelehnt im zweiten Teil. Im zweiten Teil geht es ja auch darum, während man den Feuertitan im Vorgänger besiegt hat, verwüsten andere Titanen das Festland. Der König ist tot und die Menschheit steht im Rande der Auslöschung. Die Magier wurden ebenso wie die Magie aus dem Reich verbannt und haben sich in alle Winde zerstreut. Und nur noch du bist irgendwie übrig, der Held aus Teil 1. Bist aber nur noch am Saufen, warum auch immer. Und das war ein Psychopath, der dich angegriffen hat mit einem Titan. Und du hast dann dein rechtes Auge verloren und der, und das Einzige, was du machst, ist nur noch Rumflaschen leeren. Und dann siehst du halt, wie an einem Strand, nachts an einem Strand wird die Küste, auf dem du gerade bist, was angegriffen. Die einzige Überlebende ist Patty, die in jedem Teil immer anders aussieht. Im ersten Teil sah Patty noch normal aus, wie eine normale weibliche Figur. Im zweiten Teil hatte sie 30 Schönheitsoperationen. Und im dritten Teil hatte sie ungefähr 90 Schönheitsoperationen. Ja, vom ersten auf den zweiten Teil war es einfach die Pubertät. Auch, ja. Die ist auf Suche nach dem Schatz ihres Vaters, Captain Stahlbart. Die trifft den Helden und erzählt ihm von der legendärischen magischen Titanwaffe, die Mara töten können. Ihr Vater Stahlbart besitzt eine davon und dann machst du dich halt sozusagen so auf die Reise. Ich glaube, du kannst sogar von Insel zu Insel. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es nicht durchgespielt. Ja, du kannst ein bisschen fahren. Das fand ich eigentlich cool. Du fährst zwar nicht selbst. Mhm. Fährst du per Karte? Ja. Ah, du fährst per Karte, okay. Aber du hast halt schöne Storylines innerhalb der einzelnen, sag ich mal, Level. Okay. Ja, ich hab's halt, Ich hab's nicht sonderlich lang gespielt. Ich hab's auch nicht durchgespielt. Ich hab's durchgespielt, das war echt super. Keine Ahnung, ich hatte damit irgendwie keinen Spaß. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand's nicht so gut wie den ersten Teil. Ja, ich kann dir auch sagen, ich weiß, warum ich es gut fand, ne? Warum? Ich habe mit dem dritten angefangen und der erste war um Welten besser als alles, was ich zuvor gespielt habe. Ich habe es also in der richtigen Reihenfolge vom, fand ich, Stärkegrad der Spiele gespielt. Weil mir hat der dritte am wenigsten gefallen. Dann kommen wir noch. Ich fand halt, also ja. Du hast halt einen Haufen Inseln gehabt, die du besuchen konntest. Die Insel der Diebe zum Beispiel ist eine kleine Insel, der nur aus Gnomen, nur ein Stamm voller Gnome lebt, die jetzt so ein Haufen Diebe sind. Du hast eine Schatzinsel gehabt, die Insel der Toten, Wassertempel, die Schwertküste, Antigua, Takarigua und Caldera. Und du konntest halt überall hin mit deinem eigenen Schiff. Konntest halt auch wie immer Leute zusammensammeln. Das ist ja auch ganz wichtig, das haben wir ganz vergessen. Du konntest ja auch Freunde zusammensammeln, wie in den Gothic-Teilen, und mit denen dann doch durch die Gegend rennen. Und ich glaube, im zweiten musstest du dich, glaube ich, entscheiden, ob du den Eingeborenen hilfst oder genau. Ob du den Inquisition oder ich glaube, den anderen Leuten hilfst oder diesen Piraten hilfst. So ich ja, es gibt halt sozusagen die Siedler, in Anführungszeichen gesprochen, und die Eingeborenen. Richtig, ja. Und du musst dich entscheiden, wem du hilfst. Und wer hilft schon den Siedlern, die Neuankömmlinge, die nichts von der Insel verstehen? Ich, weil die Schusswaffen hatten. Ja, aber das macht das Spiel doch leichter. Ja, genau deswegen. Ich hab nicht den Eingeborenen geholfen, ich hab den Siedler geholfen. Ups. ja, ich hab den Siedlern geholfen. Aber du kannst dann auch wieder dich halt entscheiden, und je nachdem, wie du dich entscheidest, entwickelt sich, glaube ich, auch wieder die Story in eine andere Richtung. Ja. Wobei das Ende, glaube ich, gefühlt fast das gleiche ist. Ich glaube, das ist bei jedem so. Es ist halt, die Enden sind halt irgendwie gefühlt gleich. Es ist dann egal, wem du dich anschließt. Du kommst halt dann im Prinzip aufs selbe Ende hinaus. Nur halt die Quests, die du halt dann machst, sind anders, oder du kriegst andere Fähigkeiten beigebracht. Wie zum Beispiel, wo war das? Voodoo-Zauber kriegst du, glaube ich? Ja, von den Eingeborenen bekommst du Voodoo, was du, glaube ich, dann von den Siedlern bekommst, ist, wie du gesagt hast, Schusswaffen. Richtig, ja. Die hast du halt dann nicht. Und die hast du dann halt nicht. Was mich nie gejuckt hat. Ja, wo ich mir dachte, ja komm, Schusswaffen, bevor die auf mich zurennen, ich mit meinem Schwert die Kampftechnik mache und dabei würde X-Fach draufgehe, schieße ich ihn von 3 Metern. Passt schon. Also, ich habe auch Voodoo nicht genutzt, weil entweder war ich zu doof dafür, das war wirklich langweilig. Also ich habe immer mit das Schwert genommen. Bin damit gut klargekommen. Ja, auf jeden Fall. Also der zweite Teil ist eindeutig größer. Vor allem was die Inseln angeht. Du kannst ja die auch wieder überall umsehen. Kannst wieder überall rumrennen. Kannst außerdem in die falsche Richtung rennen und dann wieder getötet werden, wenn du nicht aufpasst. Oder weil du die falschen Gegner angreifst, für die du eigentlich noch gar nicht ausgerüstet bist. Richtig, ja. Und du denkst, hey, was ist denn da hinten? Nur plötzlich greifen dich Gegner an, die dich mit einem Schlag in die Ecke werfen. Also, oh shit, okay, gut. Ja, ein bisschen Trial and Error halt. Kam auch wieder für PC und Konsole raus. Ich habe die Special Edition hier rumstehen. Ich habe mir das Spiel damals in der Collector's Edition gekauft. Mit dem Anhänger, Figur, Soundtrack, Flagge, die hängt hier immer noch, by the way. Die hängt hier an meiner Wand. Die habe ich mir damals gekauft, weil ich mir dachte, ach komm, ich will die Leute unterstützen und ich mag die Ich mochte den ersten Teil, so hole ich mir das Ding für den zweiten Teil. Und ja, irgendwie war ich so nicht so begeistert von dem Game. Weiß auch nicht wieso. Vielleicht irgendwann werde ich es mir nochmal anschauen. Vielleicht werde ich es dann auch irgendwann mal durchspielen. Weil ich habe aus irgendeinem. Es lohnt sich. Ich habe vom ersten Teil immer noch das Ende im Kopf, was mich so aufgeregt hat, gegen den scheiß Titan zu kämpfen. Obwohl ich es damals schon Ewigkeiten durchgespielt habe. Auf jeden Fall Ich möchte es tatsächlich mal in der richtigen Reihenfolge spielen. Vielleicht macht die Story dann mehr Sinn. Sollte man, wenn man erst Teil 3 spielt, dann Teil 2, dann Teil 1, Markus? Man sollte es richtig rumspielen. Danach macht es auch mehr Sinn, richtig. Das hast du gut erkannt. Es war halt schon gut gemacht. Es war auch ganz, von der Grafik her war es halt, wie kann man es sagen, typisch europäisch? Ja. Irgendwie? Fand ich schon so typisch. Es ist sehr europäisch, kann man sagen. Es ist jetzt nicht die... Aber das Spiel an sich ja auch. Es ist kein Ami-Trash-Spiel. Nein. Schnetzel dich durch und fertig. Du merkst eindeutig, dass das Spiel eine Fanbase hat und dass es auch für die Fanbase entwickelt wurde. Ja. Und dafür, Und dafür gab es halt, Es ist halt so. Es ist halt für die Fanbase wurde es halt entwickelt. Von den Risen Game oder von halt den Gothic Games. Und wenn du weißt, steht Piranha Bytes drauf, dann weißt du auch, was dich erwartet. Ja. Das ist so. Du hast eine Handlung, du hast einen Haupthead, der keinen Namen hat, du hast einen Haufen. Und du kannst machen, was du willst. Du hast einen Haufen cooler Nebencharaktere, du kannst machen, was du willst, du kannst einen Haufen Zeug, kannst du klauen oder kannst dich Leuten anschließen. Du hast haargenau, weißt du, was du dafür kriegst. Ist so. Nur manchmal würde ich den Leuten raten, nicht zu früh durchzudrehen, weil mir ging es tatsächlich im ersten oder zweiten so, dass ich einen Charakter erschlagen habe, der dir einen wichtigen Hinweis gibt. Ja, das kann passieren. Dann suchst du dich dumm und dämlich. Das weil die Quest passieren. Ist nicht kaputt, aber du kriegst halt einen Hinweis weniger. Ups. Mehr zum Erkunden, richtig, ja. Das Spiel erhielt sehr gemischte Wertungen. Metacritic 69% für die Xbox für PC. Für Xbox 360 60%, für die PS3 war so 47%. Ach, ich fand die Konsolenfassungen gar nicht so schlimm. Das ist das komische, also das ist das internationale Ranking, ne? Die Wertungen deutschsprachiger Kritiken lagen dabei zumindest über dem Durchschnitt. Also sie fanden es okay. Sagen wir so, es war anscheinend nicht das Beste, aber sie fanden das Spiel anscheinend okay. Es ist halt wieder, naja, gut, wer gibt auch nur ansatzweise einen Scheiß auf die ganzen Spielehälfte heutzutage? Oder deren eigenes Flair. Wenn dir das Spiel selber gefallen hat, hätte dir das Spiel halt selber gefallen. Richtig. Richtig. Sehr erfolgreich, hat einen deutschen Entwicklerpreis, wurde öfters nominiert für bestes Rollenspiel, beste Grafik, bester Sound. Bestes deutsches Spiel, bestes Game Design, bestes Konsolenspiel. Gut, hat es auch nicht besonders viel Konkurrenz gehabt, glaube ich. Ich mochte es nicht so sehr, aber es war immerhin trotzdem ein gutes Spiel. Es war immerhin Piranha Bytes. Es gab eine Kontroverse dazu, was? Da das offizielle Cover des Spiels im Hintergrund Blutflecken zeigte, musste es für die Veröffentlichung in den USA angepasst werden. Dort sind nun blaue Flecken zu sehen. Hintergrund ist der nationale Verbot zur Verwendung von Blut als Werbemittel. Was? Das Sinn? Fragezeichen? Aber gut. Kein Sinn. Mittels eines Cheats gelang es einer Reihe von Spielern nach der Veröffentlichung von Risen 2 Dark Waters, drei Addons freizuschalten, welche eigentlich separat verkauft werden sollten. Bis auf die fehlenden Sprachdateien waren die Zusatzinhalte vollständig in der Grundinstallation des Spiels vorhanden und spielbar. Ja, das gute alte DLC kauft nur den Code, um das Spiel freizuschalten. Problem. Ja. Wie gesagt, ich habe es nicht durchgespielt. Ich kann nichts dazu sagen. Ach, wie gesagt, mir hat es eigentlich super gefallen. Ja, aber ich glaube, wenn du mit Risen Spaß hattest, hast du auch mit Risen 2 Spaß. So ist es nicht. Ja, wobei Risen 1 tatsächlich ein heftiges Stück besser ist. Ja, kommen wir zu meinem Lieblingsteil der Reihe. Nämlich Risen 3 Titan Lords. faszinierend. Es ist für mich der schwächste Teil. Ich fand Risen Rai Titan Lords ist für mich der beste Teil der Reihe tatsächlich von den ganzen. Der erste hat so ein bisschen angefangen, so nach dem Motto, hey, wir wollen nochmal so Richtung Gothic machen. Ne? Der zweite hat es dann so aufgebaut, wir wollen das ungefähr so machen. Und der dritte hat es für mich perfektioniert. Ja, bei mir war es tatsächlich, wenn ich es von der Story her sehe, sehe ich es wie du. Der erste ist so, ja, ein bisschen reinkommen und im Wasser tümpeln. Der zweite, ich gehe mal bis zur Hüfte rein, bis mir kalt genug ist, dass ich ins Wasser springen kann. Und der dritte vollendet die Story, indem du einmal durch den See schwimmst. Ja, genau. Aber spieltechnisch gesehen hat mir der erste besser gefallen, weil er von der Immersion viel geiler war. Auch von dem Schwierigkeitsgrad viel höher. Weil den dritten, den habe ich einfach nur so ein bisschen nebenbei durchgezogen. Und bin angefixt worden, weil es so eine geile Story war. Wie ging das eigentlich los? Spielen wir mal den zweiten, der reicht schon. Ich finde, der dritte ist der bessere zweite. Ja, mir hat tatsächlich der zweite besser gefallen, weil der dritte, ja, war mir zu leicht. Da hatte ich nie das Problem, ich gehe in eine falsche Ecke. Doch. Egal, wo ich hingegangen bin, ich habe alles zerlegt. Doch, hattest du. Du hattest so komische Bereiche, die auf irgendeinem Grund schwarz-weiß waren. Da wurdest du zu Tode geknüppelt. Das weiß ich. Aber an die bin ich erst super spät gekommen und dann habe ich alles kaputt gekloppt. Ja, ich nicht. Ich habe dasselbe Problem gehabt, was ich immer habe. Hauptstory? Nee. Nebenstory? Haha. Yes. Dahinter muss ich. Ich habe Teil 3 echt gern gespielt. Soweit ich mich erinnere, hast du im dritten gar nicht so viele Abzweigungsmöglichkeiten. Nicht sonderlich. Du hast halt, ich glaube, du hast dieselbe Karte wie aus 2, nur ein bisschen verkleinert. Ja, aber sie ist kleiner und du hast am Anfang nicht die ganze Karte zur Auswahl. Das heißt, du wirst so ein bisschen gezwungen zu tun, was man von dir verlangt in der Story. Oh. Okay. Und erst nach einem gewissen Fortschritt, ich weiß es, weil ich wollte auf eine ganz bestimmte Insel. Weil ich wollte mich einer ganz bestimmten Fraktion anschließen. Okay. Und die durfte ich ums Verrecken echt nicht spielen, weil ich die Karte erst freischalten musste. Ja, das ist natürlich blöd, ja, das stimmt. Und dann habe ich halt alles gemacht, um das freizuschalten, mich denen anzuschließen und dann, ja, dann gab es da kein Problem mehr im Spiel. Ja, verstehe ich. Im Gegensatz zu den Vorgängern Risen und Risen 2 taucht ein neuer Protagonist im Spiel auf. Du bist nämlich der Sohn von Captain Starbart und der Bruder von Patty. Und du wirst am Anfang getötet. Ja, du wirst am Anfang getötet und deine Seele wird geraubt. Aber du wirst durch den Heilarzt Bones wiederbelebt, den Voodoo-Arzt. Und dann bist du auf der Suche die ganze Zeit nach deiner Seele. Und soweit ich weiß, kannst du sogar böse und gute Entscheidungen machen. War das richtig? Ja. Ob du dann, ich glaube, wie du dich verhältst, ist das dann so, ich glaube, so wie du dich verhältst, so wie du Leuten hilfst oder nicht hilfst, kannst du dann gute oder schlechte Entscheidungen machen. Soweit ich noch weiß. Ich weiß nicht, ob sich auf das Ende das auswirkt. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe es auch nicht durchgespielt. Ich dachte, es gab verschiedene Endings. Das weiß ich nicht, kann ich sagen. Bin ich mir aber jetzt echt nicht mehr sicher. Da gibt es auch wieder Fraktionen. Ähnlich wie in den meisten Spielen von Piranha Bytes gibt es auch nur ein 3 mehrere Fraktionen, denen sich der Spieler wieder anschließen kann. Die Gilde der Wächter gibt es. Ja, das sind halt Kristallmagie, kannst du dann halt machen. Dann gibt es die Dämonenjäger. Die haben halt schwere Rüstungen, Nahkampfwaffen und Beschwörungszauber. Und dann gibt es noch die Voodoo-Piraten, die als einzige Voodoo-Zauber nutzen. Also entscheidet man sich natürlich für die Guten, und zwar für die Dämonenjäger. Weil die können nämlich auch teleportieren. Richtig, aber die Dämonenjäger kriegst du halt nicht zuerst. Nee, ich glaube, du kriegst erst... Ich weiß gar nicht, was du zuerst machen kannst. Die Dämonenjäger sind die Wassermagier aus Gothic. Damn. Du musst echt lang spielen, weil du kannst dich ja in Gothic auch dem alten Lager zuerst anschließen und den Sumpfleuten. Ja. In Gothic, die Wassermagier in Gothic 2 gibt es die Wassermagier. In Gothic 2 gibt es die Wassermagier. dann waren das andere. Aber in Gothic 1 gab es eine Fraktion, wo du richtig, richtig viel tun musstest. Ja, das, dann waren es ja, die Magier insgesamt. Es gab die es gab das alte Lager, das neue Lager, das Sumpflager. Und im alten Lager konntest du Gardist werden oder sowas. Oder Schatten, Gardist. Und dann wurdest du einer von den oberen Leuten. Im neuen Lager. Nee, dann meine ich das neue Lager. Im neuen Lager wurdest du irgendwie so. Hast du blaue Rüstung gehabt? Ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, da gab es auch die blauen. Ich glaube, auch gab es auch die Wassermagier. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Es ist ewig. Es gab auf jeden Fall Magier im neuen Lager. Und da musstest du so viel tun, bis du dich denen anschließen durftest. Es ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Uiuiui. Ja. Die Spielewelt baut im dritten Teil auf die der Vorgängers auf. Einige aus Risen 2 bekannte Inselschaften können erneut aufgesucht werden. Es lassen sich 7 getrennte Inseln und 2 Festlandsabschnitte bereisen. Du kannst da auch wieder einen Haufen Leute zusammensammeln, die mit dir rumrennen. Am meisten bin ich mit Bones rumgerannt, weil er dich heilen kann. Den habe ich echt, sobald ich konnte, weggeworfen. Echt? Wen hast du dabei gehabt? Oh Gott, wer war denn das? Jetzt müsste ich kurz überlegen, wie die alle hießen. Ich merke mir doch die Namen nicht. Es gab Bones, den Voodoo-Arzt, Edward, den Anwärter der Dämonenjäger, Horas, den Wächter der Magier, Jafar, das war ein Gnom, dann Sadek, ein Pirat, Mendoza, Geist des Inquisitors aus Risen, Margoloth, ein uraltes, mächtiges Spinnenwesen auf der Insel Kila und Nekroloth, Befehliger der Schatten der Endgegner. Das waren die bei Titanlords. Das waren die bei Titanlords, richtig. Mir fehlt irgendwo eine Frau. Die möglichen Begleiter waren Patty, Bones, Edward, Horace, Jafar, Sadek. Ja. Ja, dann war's und Mendoza. Das ist Patty mitgenommen, die Schwester des Helden. Okay. Das war meine Schwester, hallo. Außerdem sind alle nutzlos gewesen. Nein. Dings konnte heilen. Ja, aber der war lahmarschig und hat sich ständig irgendwo verfangen in irgendwelchen Sträuchern und hat nie mitgekämpft. Ja, das lag an der KI, das war nochmal. Ich habe die quasi immer nur mitgenommen, wenn sie für Quests nützlich war. Ja, und wie gesagt, man kann halt auch wieder mit Leuten rumrennen, man kann Spieler startet seine Rundreise an der Krabbenküste. Und dann tust du halt irgendwann durch die Gegend reisen und halt nach deiner Seele suchen. Aber ich fand das jetzt einen schönen Begriff, der beschreibt genau mein Spielerlebnis. Was? Du hattest eine Rundreise über die Insel. Eine Odyssee sozusagen. Und das ist, glaube ich, warum mir der dritte am wenigsten gefällt, weil ich das Gefühl hatte, eingesperrt zu sein. Okay. Hier auf der Insel, mach die Insel mal durch. Okay, hier die nächste Insel. Und dann hat mich die erste Insel nie wieder interessiert. Ja, schon. Ja, du hast da halt abgearbeitet und dann bist du nach der nächsten Insel halt dir abgearbeitet, ja. Genau, und da war ich halt gefühlt zum ersten Mal in der Gothic-Geschichte in so einer Art Schlauchlevel, wenn wir jetzt dieses Arcadia oder wie es auch immer man es ausspricht, weglassen. Die Arcadia existiert nicht, es war auch Kacke. Genau. Aber ja. Es waren sehr gute Schlauchlevel, aber darum sage ich, Rundreise beschreibt es perfekt. Ja, aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Es hat mich dazu verleitet, sogar die anderen Teile zu kaufen. Ich habe es auch nie durchgespielt. Weil es gab einen Charakter, mit dem sich Patty unterhalten hat, von dem ich wissen wollte, wer das ist. Ah. Ja gut, ich habe auch Teil 3 nicht durchgespielt. Nur Teil 1 damals. Oh, ich habe tatsächlich fast alles da drin gespielt. Wie gesagt, ich bin auf dieser Inselfestung gelandet und da ist ein besoffener Soldatenpirat gewesen, mit dem sich Patty gut verstanden hatte. Und jeder weiß, wer das ist. Ja, der Hauptheld. Ja, ist halt auch wieder viele haben den schwachen Einstieg, der wurde kritisiert und vor allem die Geschichte des Spiels, was ich gar nicht so schlimm fand. Also halt wieder auch wieder international lief es halt wieder unter dem Durchschnitt. Dafür in Deutschland wieder, ja. Es ist halt ein europäisches Game. Es ist halt. Es baut halt ganz stark auf die Fanbase auf. Es baut sehr stark auf die Fanbase auf, ja, das stimmt. Aber es ist, also ich fand's gut, ich fand's wirklich gut. Ja, ansonsten die jetzt nicht dreiteilig eben. Ja, richtig. Und dann hat sich dann Piranha Bytes gedacht, wir haben mit Risen abgeschlossen, wir haben keine Lust mehr auf Piraten. Wir machen was komplett anderes. Und haben dann... Gehen wir in die Sci-Fi-Welt. Und gehen so ein bisschen Sci-Fi und machen dann Elex. Und Elex ist super. Oh, ich liebe Elex. Ich warte auf den zweiten Teil. Der Elex ist ja so eine Art, ist ja auch wieder typisch, eine Art Grafik. Also, ja, aber ich muss sagen, ich finde Elex ist typisch Piranha Bytes, aber es ist was anderes als Gothic, fängt aber genau das gleiche Flair wieder auf. Ja, es ist eine postapokalyptische Welt und ja, postapokalyptisch Science-Fiction-Fantasy sozusagen. Science-Fantasy. Richtig. Es gibt mehrere Fraktionen, die man sich anschließen kann. Wobei ich sehr interessant finde, es gibt eine Fraktion, die sind wie die alten Gothic-Völker, so richtig schön auf Natur und mit Schwertern und so weiter. Und dann gibt es eine Fraktion, die komplett auf Schusswaffen ist. Und du hast aber alles, kannst mit jedem besiegen, weil die Fantasy-like sind, die kriegen Magie anstelle von Schusswaffen. Richtig. Da gibt es die halt einfach so Neuzeit, behaupte ich mal, sind. Die haben so ein bisschen Schusswaffen, die haben so ein bisschen Nahkampfwaffen, sind so Outlaws, typisch Postapokalypse. Ja. Und dann gibt's die Techno-Hochburg. Stimmt, ja. Und es ist ein echt gutes Spiel. Ich mag den Haupthelden. Also auch wieder so, es ist typisch wieder Piranha Bytes, Held ohne Namen taucht auf. Held ohne Namen und ohne Gewissen. Held ohne Namen, ohne Gewissen und am besten auch noch ohne Gedächtnis. Der fängt dann an, hier zu questen und sich dann halt in die Welt einzumischen. Da war das Coole, Sachen, die du gemacht hast, haben richtig Einfluss, weil ich habe nämlich auszusehen eine Stadt den Untergang geweiht. Das war eigentlich nicht, das wollte ich eigentlich nicht. Ich hab aus Versehen tatsächlich eine Truppe hintergangen, in Anführungsstrichen, weil ich hintergangen wurde und habe dafür die Verantwortlichen auch ausgelöscht. Dann war ich in dem Lager nicht mehr willkommen. Ich habe aus Versehen eine Stadt überrennen lassen von irgendwelchen anderen Viechern. Aus Versehen, das wollte ich eigentlich nicht. Aus Versehen. Ups. Ja. Hoppala. Und was ich sehr, sehr cool fand in dem Spiel, die haben mich gezwungen, es zweimal zu spielen. Echt? Warum? Fürs richtige Ende. Ich meine, ich will nicht spoilern, deswegen werde ich nicht verraten, was es ist, aber wenn du dieses Spiel ausreizt und gewisse Funktionen zu sehr nutzt, sind dir bestimmte Abschnitte und Enden des Spiels nicht mehr erlaubt. Was? Ja, du kannst eine Grundmechanik des Spiels so intensiv nutzen, dass du nur noch das böse Ende bekommst oder das nicht so ganz böse Ende, aber das gute niemals. Und was genau? Spoilerwarnung ab hier. Okay, Spoilerwarnung. Wenn du diese Elex-Funktion nutzt, wenn du dich richtig vollpumpst mit dem Scheiß. Ah ja, okay, gut, verstehe. Alles klar. Kannst du nie mehr das gute Ende kriegen, weil du dann von diesem... Ah, stimmt. Ja, genau. Du konntest dich ja entscheiden, ob du diese Stims, ob du zu den Stims hältst oder ob du das Zeug nicht nimmst. Ich habe das Zeug nie genommen. Ja, ich habe am Anfang, weil... Du nimmst das Zeug und es boostet deine XP, deine Stats und alles. Du kannst einen Überhelden erschaffen. Ja, und dann genau. Am Ende, wenn du sagst, nein, ich zerstöre das Ding. Okay, es brainwashed mich. Fuck. Ich spiel's nochmal. Richtig, ja. Oh, ich erinnere mich. Ich hab's. Ich hab das Zeug nie benutzt. Also an der benutzt. Stelle dann musst du sagen, wann Spoilerwarnung vorbei ist. Spoilerwarnung vorbei. Ich hab das Zeug. Ich hab. Also. In Elex ist es so, man 160 Jahre vor der eigentlichen Handlung schlug ein Meteorit auf dem Planeten Magellan ein. Dieser verursachte weltweite Zerstörung, wodurch nur vergleichsweise wenig Menschen überlebten. Zudem brachte es das unbekannte Element Elex auf den Planeten, daher der Name des Spiels. Im Laufe dieser 160 Jahre bilden sich verschiedene Gruppierungen, die unterschiedliche Ideologien heraus, welche das Elex über unterschiedliche Methoden erforschen und somit unterschiedliche Nutzen davon erhielten. So konnte es als Treibstoff für die Science-Fiction-Maschinen wie Max genutzt werden, zu Drogen gemacht wurden, Stims, damit sie dich aufpolieren oder aufpushen. Oder wenn man es direkt konsumiert, Also wenn man es direkt konsumiert. Oder die Eigenschaften umkehren und daraus Mana herstellen. Als Treibstoff verwenden es hauptsächlich die Kleriker und die Alps. In Form von Stims ausschließlich die Outlaws. Als Mana hatten nur die Berserker Zugang und die Alps konsumiert Elixir in der reinsten Form. Wodurch sie komplett, naja, konsumiert wurden selber von dem Elix auch. Auch wenn sich die Fraktionen Verfeinden gegenüberstehen, betreiben sie in geringem Maßen Handel mit der neuen zweckmäßigen Währung Elixit. Im Prinzip so wie im ersten Teil des Erz. Man kann es mit Erz handeln. nur dass es diesmal nicht ist und ich ihn nicht in den Arm injizierst. Du kannst halt auch richtig Geld-Cheat damit machen, ne? Ja, du kannst unglaublich Kohle damit. Das ist wie du hast das richtig beschrieben, wie Gothic 1 das Erz. Das, wenn du mal gefunden hast, das ist ein echter Geldboost. Richtig. Wenn du es nicht verwendest, wenn du sagst, nee, Elix ist mir nicht geheuer, verzieh dich, dann hast du echt viel Geld. Und ich merke gerade, stimmt, das war das erste Spiel, wo der Hauptprotagonist einen Namen hat. Ja. Er hieß ja Jax. Da war ja was. Ganz vergessen. Für mich war er immer der namenlose Held. Ja, was irgendwie dazu besser gepasst hat. Aber er hieß ja Jax, richtig. Er wird halt, ich glaube, er ist einer der ist ein Commander der Alps. Also diese Alps sind das so komplett drogensüchtige Psychopathen eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Die halt so komplett. Ja, die sind das Subflager. Ja, ja, eigentlich schon, ja. Aber die komplett auf Technologie gehen und so weiter. Und du bist halt einer von denen, wirst halt abgeschossen. Und ja. Und du überlebst halt. Und für sein Versagen bei dieser Mission wird dein Bruder exekutiert. Und ja. Das ist halt. Da gehst du halt dann auf Rache-Tour. Und dann so sammelst du auch wieder Leute zusammen, die dir auch wieder helfen. Wo ich das cool finde, dass sie so ein kleines Mini-Hub haben, wo die sich alle sammeln, so mitten in der Karte. So in der kompletten Mitte der riesengroßen Karte, die du da besuchen kannst. Und dann bist du halt wieder Gothic-mäßig oder Risen-mäßig unterwegs. Und machst halt, die Karte, die Spielewelt, ist von Meer umgeben, Gebirgen und so weiter. Du kannst einen Haufen Zeug finden. Es gibt auch Gebiete mit Radioaktivität, mit starker Radioaktivität, die du erst später kannst oder fast gar nicht rein kannst. Auf jeden Fall ist die Spielewelt aufgeteilt in 5 Gebiete. Du kannst dich halt da überall umsehen wieder, wie du willst. In der Welt sind überall Tiere, Mutanten und Roboter, Banditen und andere feindlich gesinnte Kreaturen. Und das Spiel ist sau schwer. Oh ja. Vor allem, du bist halt wirklich von vornherein frei wieder in der Welt. Ja, richtig. Und bieg mal nach links ab. Ja. Ich bieg mal nach links ab. Ein Banditenlager, die schaffe ich. Vielleicht doch nicht. Vielleicht euch zeige ich es später. Oh, ich habe es geliebt, die auszulöschen, als ich es konnte. Das war cool, ja. Da hast du dich richtig drauf vorbereiten müssen. Aber es war, also, das Spiel war super, aber es war echt schwer. Heilige Scheiße. Da waren auch. Es war super schwer, aber das hat dich auch gefesselt. Ja. Weil du musstest auch selber rausfinden, was kannst du denn gerade tun? Gegen welche Gegner kannst du denn überhaupt schon bestehen? Und das fand ich super. Mhm. Sehr gut fand ich. Sehr gut fand ich auch bei dem Game. Das ist aber auch so schwer war, tatsächlich. Weil die Gothic-Spiele waren allgemein noch nie einfach. Und da haben sie halt echt den Schwierigkeitsgrad extrem hochgedreht. Da musstest du halt wirklich aufpassen und das Spiel wirklich kennenlernen und dich wirklich auch in dem Spiel richtig verhalten und dich wirklich auch richtig umschauen und wirklich tatsächlich rausfinden, wie überlebe ich jetzt das Ganze. Anstatt einfach nur wie in Skyrim und Oblivion, ja, ich hau mal auf den Drachen ein, wird schon schön, wird schon passen. Kein Stress, ich habe ja Heiltränke dabei. Hast du da zwar auch, aber da ist es halt einfach schwieriger. Und deswegen fand ich das auch gut. Du hattest auch mehrere Waffen, die du nutzen konntest. Mehrere Nahkampfwaffen und mehrere Fernkampfwaffen. Und ich fand halt, du hattest auch Kettensägenschwerter, was ich mega cool fand. Jedes Spiel, das Kettensägenschwerter hat bei mir schon mal einen Punkt mehr. Du hattest dann aber auch Gewehre, Energiewaffen und Bögen, wobei die Energiewaffen ein bisschen OP waren, fand ich. Ja. Die waren tatsächlich so ein bisschen... Ich hab's ja tatsächlich beim ersten Mal durchspielen genau bei der Fraktion gespielt, die dir Energiewaffen und alles geben. Ja. Boah, war das Spiel dann einfach nach den Energiewaffen. Außer in dem Gebiet, wo die gelebt haben. Ja, da war's. Uff. Die Nahkampfwaffen, also es gab ja auch Schläge mit Nahkampfwaffen und Ausweichwaffen, verbraucht auch Ausdauer zum ersten Mal, welche anschließend wieder regeneriert werden muss. Im Schild konntest du Sachen blocken, solange Ausdauer zur Verfügung steht. Das war halt sehr interessant. Dadurch hat das Kämpfen war das sogar noch ein bisschen assiger, weil du musstest tatsächlich aufpassen, dass du Ausdauer wieder gewinnst. Oder du bist einfach in den Kämpfen mit deinem Jetpack, was war das, kurz weggeflogen. Hast du das Jetpack eigentlich genutzt? Ständig. Das Jetpack war doch universal wichtig für Abkürzungen. Ja, stimmt. Oh, das weiß ich doch. Du hattest, weil dieses komische Lager mit diesen, wo du noch die Schwerter und so weiter genutzt hast, war oben auf so einem Hügel. Und ich bin nur von oben runtergejumpt, wenn ich da raus musste. Und dann bin ich so, Jetpack, alles klar, bin gelandet. Weiter geht's. Da konntest du überall hin. Richtig. Außerdem war es auch in Kämpfen super wichtig, wenn du dich versehentlich mal mit irgendeinem Stärkeren angelegt hast. Ja. Dann jumpst du halt schnell mal hoch und haust über einen Hügel ab, weil die Gegner müssen drum rumlaufen. Richtig, oder schießt du dabei mit der unglaublich starken Energiewaffe an. Wenn du sie schon hast, wenn nicht, dann lauf. Wenn du sie schon hast, wenn nicht, dann lauf, richtig. Ich habe das Spiel echt gern gespielt. Ich habe aber dann irgendwann hatte ich die Lust dran verloren. Ich habe es auch wieder mal nicht durch. Mein Gott, verdammt. Echt, ich habe es zweimal durch, weil es einfach gut ist. Ja, es ist einfach sehr gut. Ich habe mich auch drin verloren gehabt. Ich habe sogar einen Easter Egg gefunden. Daryls Armbrust. Aus The Walking Dead war das Daryls Armbrust. War sehr lustig. Ich habe tatsächlich nichts gefunden. Aber ich habe gefühlt alles an Nebenmissionen gemacht, die mir begegnet sind. Habe ich auch, ja. Es war halt echt ein gutes Spiel, es war wirklich gut. Also für das Science-Fiction-mäßige, was sie da sich haben einfallen lassen, war das echt super. Der zweite ist ja unterwegs, soll ja dieses Jahr erscheinen. Ich hoffe es so. Angeblich. Wobei das echt schwierig wird, ne? Ich will mir dieses Jahr nur zwei Spiele kaufen. Eines habe ich mir schon gekauft. Und wenn es jetzt dieses Jahr wirklich rauskommt, oh mein Gott. Ja. Muss ich jemand suchen, der es mir weißt schenkt. Weißt du, mir hat man auch gesagt, ich mache ja dasselbe wie du, mir hat man auch gesagt, das bescheuertste Jahr hättest du dir nicht aussuchen können, Alter. Sei doch nicht dieses Jahr. Das ist doch ein bescheuertes Jahr, hätte ich mir nicht aussuchen können. Letztes Jahr wäre es okay gewesen, aber dieses Jahr, naja, egal, was soll's. Ich freue mich tatsächlich auf den zweiten Teil, auch wenn ich ihn erst später spielen werde, vermutlich. Weil auch die Vertonung aller Gothic Games, so wie Risen und auch Elex, sind sehr gut auf Deutsch, weil die Leute auch wissen, was sie tun und weil sie auch einen großartige Regie haben. Deswegen spielen sich die Spiele auch gut. hören sich die Spiele auch sehr gut an. Man orientierte sich so ein bisschen an der Schwierigkeitsgrad, so ein ganz kleines bisschen. So, es gab Einflüsse von Dark Souls. Das Spiel sollte absichtlich so schwer werden wie die Gothic-Serie, aber nicht so zugänglich wie Risen. Hast du gemerkt? das hat man ja tatsächlich gemerkt. Also ich fand es schon knackig. Aber haben wir ja schon gedacht. Ich fand es ein knackiges Spiel, aber ich bin halt immer die knackigen Elemente umgangen und bin später zurückgekommen und habe den Leuten auf die Schnauze. Ja, wir haben uns halt auch immer so gesagt, die Leute, wir haben ja auch drüber gelesen gehabt, dass die Leute sich hier aufgeregt haben, dass das Spiel so unglaublich schwer ist. Wir beide haben uns angeguckt, haha, ihr habt nie Gothic gespielt. oder Gothic. Zumindest nicht. Oder durch. Gothic 2, das Add-on, wo du rauskommst und innerhalb von 2 Minuten von Goblins zerlegt werden kannst. Aber Gothic war ja auch so super schwer, außer wenn du es richtig gespielt hast, war es am Ende super einfach. Ja, ja, das stimmt. Also wenn du es halt richtig gespielt hast. Aber wie gesagt, Risen ist, Elex ist super. Auch die ganze Risen-Reihe finde ich halt gut. Ich mag halt den dritten am liebsten und den ersten auch und den zweiten irgendwie nicht, komischerweise. und ich mag den zweiten von Risen am liebsten. Nach dem ersten am liebsten, das ist mein zweiter. Bei Gothic ist es so, ich liebe den ersten, weil der erste hat richtige Nostalgie bei mir, weil der richtige Nostalgie bei mir auslöst. Aber ich vergöttere den zweiten. Der zweite ist einfach nur das perfekte Gothic, meines Augens. In meinen Augen. Also, das, ich sehe es da bei Gothic genau wie du, weil der zweite war nochmal ein Sprung nach vorne. Ja, absolut. Das war nicht so typisch, zweiter Teil, ja, ist halt ein bisschen schwächer, kannst du ihm vergeben, ist ja ein zweiter Teil. Nee, der war besser. Der war so viel besser, ja. Der erste ist bei mir, naja, der ist halt so, ich habe dieses Spiel damals gekauft, konnte es ewig lang nicht spielen, weil ich einen beschissenen PC hatte. Und irgendwann, als ich es dann spielen konnte, wollte ich es nicht mehr weglegen. Und habe mich in dieser Welt verloren und ich fand es grandios, fantastisch, genial und finde es halt bis heute eins der besten Games überhaupt. Und dann kam Teil 2 und dann konnte ich Teil 2 spielen und ich war halt so geflasht von den ganzen Sachen, die da mit reingebaut wurden, die den Drachen zum Beispiel oder den anderen Fraktionen. Ich fand das so fantastisch. Und auch der Humor. Die Spieler haben ja auch Humor wie Sau. Ist ja auch so geil. Ja. Vor allem die Protagonisten sind halt so wunderbar zynisch. Oder im zweiten Teil mit dem Schaf finden muss. Hier nimmst du da. Ich habe ein Schaf heute. Ja, nimmst du das her, das ist die Liese. Okay. Und dann läufst du ein paar Meter weit und kann es passieren, dass das Schaf halt stirbt, ne? Gehst du, oder denkst du so, ich hole mir nochmal ein Schaf, mal gucken, wie das andere Schaf heißt. Du sagst ihm so, hier, ich hätte gerne noch ein Schaf. Ja, nimmst du das da hinten, das ist die Liese. Ja, aber das Schaf hieß doch hier auch Liese. Alle Schafe heißen Liese. Super. Oder du guckst irgendjemanden im Teil 1 eine Sumpflage an, sagst schön weiter sammeln. Was sonst hier macht mit den Eiern schaukeln? Super, klasse. Großartige Dialoge in jedem Teil der Reihe der kompletten Piranha-Bytes-Spiele. Großartige Dialoge, großartige Übersetzungen. Also einfach fantastische Games. Absolut. Deswegen bin ich auch sehr stolz, dass die aus Deutschland kommen. Und dass die so großartige Spiele entwickelt haben. Die sich so über die ganzen Jahre lang überall durchgesetzt haben. Finde ich super. Aber deswegen funktionieren sie wahrscheinlich auch nur bei uns im europäischen Markt. Weil es halt schon so typisch europäisch, aber der Sprachstil manchmal so typisch deutsch. Es ist schon so witzig. Granteln, motzen, fotzen. Ja, es ist tatsächlich so. Es ist auch wieder sehr europäisch, aber dafür cool. Und etwas derbe Sprache. Echt, ja, manchmal. Ist normal. So sind wir halt. Und das erträgt dann scheinbar nicht jeder. Anscheinend, ja. Also ich finde die Games halt absolut geil. Und wie gesagt, ich freue mich auf Elex 2. Dann spiel Elex 1 erstmal durch. Ja, schon. Stimmt, ich habe ja Zeit. Glaub mir, das solltest du tun, bevor der zweite kommt, weil das soll es eigentlich nahtlos weitergehen. Hab ja... Und ich freue mich schon. Hab ja Zeit bis dahin, fast. Ich könnte es auch noch ein drittes Mal spielen, dann habe ich alle Lager endlich durch. Ja, also ich werde da richtig, also wir werden alle wieder richtig Spaß damit haben. Und ich freue mich schon auf das, was Piranha Bytes danach als nächstes macht, wer weiß. Vielleicht machen sie ja noch ein Elex 3 und danach machen sie wieder was komplett anderes, wer weiß. Das weiß man bei denen nie. Würde zumindest... Das würde in das Schema passen. In die bisherige Manie passen. Das würde in das Schema passen. Wir machen Gothic 1, 2, 3. 1, 2, 3, neues Game. Geschichte. 1, 2, 3, neues Game. 1, 2, vielleicht noch dritter Teil und dann neues Geschichte. Mal gucken, was die Leute noch bis dahin machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf, auf alles, was sie raushauen. Ich werde es mit Sicherheit spielen, weil... Das sind großartige Entwickler. Kann man nicht anders sagen. Ja. Das sind einfach großartige Leute. Okay. Und, damit würde ich sagen, das reicht für heute, für den kleinen Ausflug in die Welt von Risen, Gothic, Elex und allgemein Piranha Bytes. Ich danke dir, Markus, wie immer, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Und damit sage ich, macht, was immer ihr wollt, aber ärgert bloß keinen Troll. Macht's gut.